Die Auswertung aller Spuren und Hinweise nach den beiden Sprengstoffanschlägen in Dresden werde vermutlich noch einige Zeit benötigen. Das sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen in Dresden, Wolfgang Klein. Zurzeit sei man mit der ganz normalen kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit beschäftigt, die man auch nicht beschleunigen könne. Klein sagte, man arbeite mit Hochdruck. Vorrang habe jedoch Qualität. Wann ein Ermittlungsergebnis vorliege, lasse sich derzeit nicht absehen, meinte der Sprecher. Die Generalstaatsanwaltschaft habe ein Verfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen Unbekannt eingeleitet. Weiter sagte Klein, auch das mutmaßliche Bekennerschreiben, das kurzzeitig auf einer linksgerichteten Internetplattform aufgetaucht war, werde noch geprüft. Man nehme das Schreiben ernst, jedoch lasse man sich nicht den Blick verstellen. Es werde also weiter in alle Richtungen ermittelt. In dem Papier bekennt sich angeblich die Antifa Dresden zu den Anschlägen auf eine Moschee und das internationale Kongresszentrum am Dresdner Elbufer. Sächsischer Flüchtlingsrat und Antifa erklärten dazu, es handele sich um eine Fälschung, die billig zusammengeschustert sei.